Test 2, Spielzeit. Vol de Nuit. Allein mit sich und den Sternen. Hörspiel von Alfred 23 Hart und Jürgen Klug. Okay, wir haben gesehen, dass Junk das Bild zerstört. Wohin also von hier? Geflohene scheinen die einzigen zu sein, die noch Träume haben. Suchende in der Kälte des sterbenden Raums. Ich bin, das sage nicht ich, das sagen sie. Sie sagen viel über mich, aber es betrifft mich nicht. Mit einem Schnitt kann ich alle ihre Worte auslöschen, durchkreuzen. Durchkreuze ihre miesen Tricks, mit denen sie mir auf die Schliche kommen wollen. Eines Tages werden sie mich nach meinem Namen fragen. Ich werde ihnen einen nennen, den sie niemals vergessen werden. Er wird ihnen ihr Gehirn verbrennen. Sie werden ihn mit sich herumschleppen wie ein Brandzeichen. Niemand hier, der auch nur im geringsten etwas über diese Fragen weiß. Ein Schrei fliegt durchs Zimmer. Sie wissen nicht, was das Verbindende zwischen einer Pistole, einem Kuss, einer Katze, dem Verrat an Trauben und einem Piano ist. Sie haben vergessen, was das Medium ist, in dem die Dinge des Lebens aufbewahrt sind. Adios, Freunde, adios, ich, leere Hände, Verzweiflung. Wurfmesser segeln durch meine Art an Tieffliegern gleich. Und hin und wieder zerschellt eins von ihnen an den enger werdenden Wänden. Christian in der Materie. Vol de nuit. Das Kino, das man unversehens durch die Hintertür der Geburt betritt. Warum nicht alles hier, soweit das Auge reicht? Alles, was ich feststelle, ist längst passiert. Ein Blick in die Zeitung genügt. Was ich lese, lese ich in der Sprache der anderen. Es ist eine Sprache, die auf bestimmte Reaktionen zielt, die sich Wörter mit versteckter Bedeutung bedient. Meine Reaktionen sind längst einkalkuliert. Sie sind wie Bausteine für eine Zukunft, in der es mich nicht mehr geben wird. Etwas, das mir vor langer Zeit entfallen ist. Vielleicht suche ich mich, vielleicht suche ich den Raum, der hinter der Dunkelheit liegt, wie Fleisch immer umgibt, das schwarze Fleisch, wie es bei den Einheimischen heißt. Ich spüre in diesem Magnetismus, der von Körpern ausgeht, der tagsüber so verwirrend ist, dass die meisten großen Aufwand treiben, um seine Wirkung zu verneinen. Das Wort Nein geht auf diese Haltung zurück. Man beachte, dass in weiten Teilen Asiens das Wort Nein als Zumutung gilt, vermieden und umschrieben wird. Hört, bin ich längst woanders. Noch besteht die Chance, an einem anderen Ort des Universums einen neuen Anfang zu machen. Frage ist, ob für einen solchen Auftrag genug Know-how vorhanden ist. Ich bin hier und nicht. Ich bin der ewige Astronaut. Ich habe nichts, worauf ihr aus seid. Ich bin eine Gebrauchsanweisung, ein Instrument, um mit dem Raum in Verbindung zu treten. sich und den Sternen. Vergangenheit der Augen und die Nacht der Körper. Reste einer Materie, für die es keine Rückkehr gibt. Ein Schrei flieht durchs Zimmer. Als sich der Vorhang öffnet, ist eine nicht mehr ganz junge Frau in Stöckelschuhen zu sehen, die ein Nummernschild mit der Zahl 23 über die Bühne trägt. Langsam verblasst das Grün der Landschaft, unbebaute Gebiete verschwinden. Schließlich starren wir auf das gewaltige Bild von Futuropolis, die globale Stadt, die viele Namen hat. Die globale Stadt, die sich aus Bildern der Zerstörung zusammensetzt. Leben ist hier Überleben und versteckter Machtkampf der verschiedensten Gruppen, die auf der Suche nach den verlorenen Kodizes sind, in denen angeblich die Antworten auf die Fragen nach dem Hier und Warum und Wohin aufbewahrt sind. Es heißt auch, dass in den Kodizes aufgeschrieben ist, was wirklich passiert. Warum nicht alles hier, soweit das Auge reicht? Sie hörten Vol de Nuit, allein mit sich und den Sternen. Hörspiel von Alfred 23 Hart und Jürgen Plog. Es sprach Jürgen Plog. Musik Alfred 23 Hart, Realisation Die Autoren. Produktion Bayerischer Rundfunk 1989.